Boom, schönen guten Abend und schönes Wochenende, langes Wochenende, Happy Easter. I Love Your Smile. Zu Beginn von FM4 Unlimited kann man so viel musikalische Laune überhaupt ertragen. Yes, definitiv, und man braucht es ganz, ganz dringend im Moment. Und hier kommt Musical Power kombiniert mit Backrezept. Ach ja, das zuvor war übrigens von Ace Mo. Und das hier sind meine Musiklieblinge. Red Access, Uriah an den Vocals, der Tune heißt Pastry Chef. Ich wünsche euch eine gute Zeit hier heute bei FM4 Unlimited. Ich nenne mich DJ Functionist. Without the chocolate chips.

yo escuché que la canción decía campeón, obviamente me quedé pensando. La cancha, los jugadores, la cultura, lo que se siente ser campeón es el mundo. Ponerme una camiseta, pintarme una cara, ir a la cancha, lo amo con toda mi alma. Y nada, esa canción me hace sentir así. Así que, no sé por qué. In the middle of Mexico City, maybe about 1,500 people. All dressed up in like fairies and neon and peyote and mushrooms and weed and tacos. And I mean, it was crazy, yo. It was some magical shit, man. Ihr hört FM4 Unlimited jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr. Schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Hier für euch an den Turntables, sehr gerne DJ Functionist. Tunes zu hören heute von Acemo, Red Axis, Wham, WHM, DJ Rhythm, Sulan, DJ Sneak dabei, Oflin, Flux Pavilion und Kill the Noise, Ossi G und Smokey Bubbling B, nice, Raker, Oliver Heldens, Mama Ready und was sich alles noch ausgeht hier in Unlimited auf FM4. Überraschungsei. Ich sag's euch, das war arg, etwas unerwartet, etwas übersüßt, aber doch recht groß. Und zwar waren das Feed Me, Flux Pavilion und Kinder Noise. Another. Ich sag hier, das ist Smokey Bubble B und Ozzy G. Styles und alle Tricks, it's Friday, we don't care. Da muss das so sein, das ist hier der Radio Mix in FM4 Unlimited zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Coming up, dieses Stück hier. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you, you'll be just fine. Es gibt eine neue Version des Olive Tunes, You're Not Alone, kommt gleich nach diesem Stück. Und das ist Breaker mit Mangled. Thank you. Immer ewig schön, dieser Tune. Das Original von Olive, You're Not Alone. Und hier die Coverversion von Courtesy und Erika de Casier. Und in diesem Titel geht es von New York City to Amsterdam, NYC to Amsterdam von Oliver Heldens gemeinsam mit Hilo. FM4 Unlimited, mein Name ist DJ Functionist. Das war schon wieder die erste Stunde der heutigen Sendung. Wir feiern, auch wenn man manchmal denkt, es gibt nichts zu feiern, aber es gibt uns zu feiern, es gibt jetzt zu feiern und gute Musik. Und darauf kann man sich heute noch verlassen und einlassen. Bis 22 Uhr mit DJ Beware und mir Functionist. Ich bin gleich wieder da. Stay tuned.